Ja, herzlich willkommen zum Podcast. Heute ist Freitag, der 16.11.2019. Wie man schon hört, ich habe schon wieder den leichten Pelzer Arschlag. Liegt daran, ich bin in der Palz. Sorry für die, was nicht der pelzische Sprache mächtig sind, aber heute wird es extrem pelzig, denn ich habe einen Quote-Pelzer, gute Pelzer, der bekannteste Pelzer, der Pelzer-Superstar bei mir sitze, der Christian Haberkost. Hallo Christian. Hallo, ich zeige jetzt auch gleichzeitig mal, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin. Also das, was du pfälzisch sprichst, hebe ich jetzt zumindest für diesen einen Satz auf, in dem ich Hochdeutsch spreche. Aber ich kann auch anders. Kannst du anders. Wer bist du? Ich bin ein Mensch, der im 21. Jahrhundert lebt und dankbar ist, dass er leben darf. Gleichzeitig bin ich ein regional verwurzelter Mensch, der froh ist, dass er eine regionale Identität hat in dieser immer globalisierter und verrückter werdenden Welt, ohne darauf stolz zu sein und auf andere herabzublicken, natürlich, weil, sind wir mal ganz ehrlich, es ist eher Zufall, jetzt wo man geboren wird oder wie man irgendwohin verstreut wird. Aber wenn man dann mal in der Pfalz leben darf, dann ist das schon ein Geschenk. Und deswegen bin ich natürlich auch dankbar, dass ich hier im gelobten Land einfach so von mich hin leben darf. Dolce Vita auf Pelzisch. Dolce Vita auf Pelzisch. Wenn du jetzt kein Dolce Vita machst, was machst du beruflich? Wie ist dein richtiger Name? Wie nennt man dich da? Und was machst du den ganzen Tag? Also in meinem Ausweis steht Dr. Christian Haberkost, wohnhaft in Bad Dürkheim. Und ich bin Mundart-Comedian. Wenn du das Mundart in Klammer setzen willst, kannst du auch einfach sagen, ich bin Comedian. Oder ich bin Kabarettist. Auf jeden Fall bin ich Entertainer, Satiriker, Ironiker und Mundartist. Mundartist. Gut, Mundartist, gutes Stichwort. Wie schmeckst du? Ich würde sagen, ich schmecke so, wie mein Lieblingsspeis ist, nämlich scharf. Scharf. Ja, Curry. Curry? Ja, viel zusammengemischt. Viel zusammengemischt. Von der Farbe war kein Curry. Nee, gar nicht. Ich bin kaukasischer Westeuropäer, sozusagen, ja. Aber ganz tief in mir drin habe ich eine schwarze Seele. Okay. Das heißt also eine, jetzt nicht schwarze Seele in Bezug auf, böse, sondern vom Groove her, von der Kultur her, also, ich glaube, dass ich in meinem früheren Leben, ich glaube, dass mir viele Leben leben, in meinem früheren Leben öfter mal schon ein echter Black Man war, irgendwo in der Karibik. Oh, verstehe. Mir geht's ja auch so, ich bin ja auch schon mein multiples Leben, was ich schon führe. Ich war bestimmt im Vorleben mal ein Schaf, jetzt habe ich mich ein bisschen besser verhalten und jetzt bin ich Pelzer geworden, das Höchste, was man werden kann. Aber vielleicht war ich auch ein schwarzes Schaf, das kann natürlich gut sein und darum hat der liebe Teufel gesagt, komm, weg damit, raus in die Palz, da gehört der Archie. Wir sitzen heute in Freinsheim, in der schönen Pfalz, in einem Veranstaltungsort, auf einem Veranstaltungsort, nicht ohne Grund, sondern du machst neben deiner Mundart-Comedy-Geschichte mit deiner bezaubernden Frau noch ein paar andere Sachen. Bist du auch Schreibling, Autor? Sagen, Autor, ja, genau. Ja, ich habe jetzt auch schon alleine natürlich auch Bücher geschrieben, schon also Gebrauchsanweisung für die Pfalz zum Beispiel im großen Pieper-Verlag in München, die sind an mich herangetreten, um das von mir schreiben zu lassen. Das wollte ich erst gar nicht, weil ich so viel Arbeit gehabt habe zu dem Zeitpunkt. Lustige Geschichte, können wir vielleicht später drüber reden. Aber ich schreibe, und das ist eigentlich die Hauptsache, was ich nebenher mache, mit meiner Frau Britta, eben pfälzische, ich sag's jetzt mal, Regionalkrimis. Wobei wir finden, dass Regionalkrimi eher ein Schimpfwort ist, heutzutage Woche ist, weil es halt so viel gibt und es ist auch nicht immer sehr gut, was da draußen ist und deswegen haben wir versucht, ein bisschen was anderes zu machen. Aber das ist halt die Schublade, wo das reinmarsch in Regionalkrimis. Die nennen sich Elvenfels, gibt's schon 3 Stück und sehr erfolgreich, also wir haben richtig gut verkauft damit, hauptsächlich natürlich hier in der Region, ist so eine Art, ja nicht, ist so eine Art, ist ein Bestseller geworden, kann man wirklich so sagen. Und wir sind jetzt dabei nach dem dritten Band. Heute lesen wir aus dem dritten Band. Also wir machen Live-Lesungen auch, die dann eher so sind wie Hörspiele. Also wir lesen mit verteilter Rolle und ist meistens auch sehr mit viel Lachen verbunden, gutes Entertainment. Weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn du so Lesungen hast, manchmal ist es ja einer, wo du denkst, ach, es ist ein tolles Buch. Ach, der Schäck geschrieben. Ich freue mich so, wenn ich Demo live sehe. Und dann hocke ich hier und dann schläge ich euch. Ja. Weil der halt gut schreiben kann, aber nicht unbedingt gut lesen kann. Bei uns ist es glücklicherweise so, dass wir beides können, so wurde uns gesagt. Und deswegen ist da immer viel los und Entertainment und geht richtig gut ab. Das Tolle ist, wenn man kurz Elbenfels die Geschichte fertig mache, dass mir bisher bei der PVA, bei der Pfälzischen Verlagsanstalt, rausgegeben haben. Das ist der Verlag, den die Rheinpfalz, also die größte Tageszeitung hier, unterhält. Aber der Verlag wird mehr oder weniger stillgelegt und dann haben wir einen neuen Verlag gesucht und haben ihn gefunden. Und jetzt sind wir in großen Publikumsverlag Pieper in München. Das heißt, Elbenfels, so heißt eben unser Roman, wird jetzt ab der vierten Folge bundesweit an den Start gehen. Und die ersten drei Bände werden auch nochmal neu veröffentlicht. Also das ist ein richtig große Kuh, erst recht für so ein kleiner provinzieller Pelzer, wie ich bin. Provinzieller Pelzer, das kommt zu meiner nächsten Frage. Woher kommst du? Ja, das ist für manche Leute ist das schwierig, aber ich sage das völlig unbefangen. Ich bin in Mannheim geboren und Mannheim war oder ist, so muss ich anfangen, Mannheim ist heute in einem anderen Bundesland, jenseits des Rheins, rechtsrheinisch, und deswegen gehört es zu Nordbaden, Baden-Württemberg. Aber es ist ein Sprachraum. Das heißt, wenn du das Ganze historisch, also von der Geschichte her, von der pfälzischen Geschichte her siehst, da gibt es den Einschnitt der Wiener, ich will jetzt nicht ausholen, dann denken die, ach gut, das macht er auch noch Geschichtsunterricht. Da gibt es den Einschnitt des Wiener Kongresses, wo Napoleon ganz Europa neu geordnet hat. Und damals hat er die große Pfalz, die sich erstreckt hat von Heidelberg bis nieder nach Kaiserslautern, richtig großes, schönes, mächtiges Land zerschlagen. Und eben in die linksrheinische Pfalz, die wurde dann später bayerisch. Und die rechtsrheinische Pfalz, die Kurpfalz, die wurde dann eben badisch. Das heißt, die linksrheinische Pelzer heutzutage sagen immer, nee, du bist gar kein richtiger Pelzer, du bist in Mannheim geboren. Dann sage ich immer, ja, ich habe gar nicht gewusst, musst du jetzt Blut und Boden Pfälzer sein, um pfälzisches Bewusstsein zu haben. Dann sind sie immer ganz erschüttert, wenn ich so Sachen frage. Oder merken es gar nicht, Blut und Boden ist ja schon ein bisschen. Ja, ja. Aber ich begreife das eben als Sprachraum. Und wenn du es linguistisch siehst, was ich auch ein bisschen gemacht habe, ich habe ein paar akademische Vorstrafe, dann ist es eben ein großer Sprachraum des Pfälzischen. Und das wiederum gehört zur großen Sprachfamilie des Rheinfränkischen. Also wir sind auch im Fränkischen verwandt. Und wenn du das auch nochmal trennen willst, nur weil du jetzt denkst, nee, ich will auf andere mit Finger zeigen, weil die B sind und wir sind die Gute, dann hast du halt leider keine Ahnung. Das ist ja natürlich in der Pfalz auch ganz stark, dass dieser lokale Patriotismus relativ hoch ist. Geht mir ähnlich. Ich bin ja hier groß geworden, ich habe nicht geboren, aber mir wurde auch gesagt, ich habe quasi auch alle schlechten Eigenschaften eines Pfälzers, die genau diese auch sind, dass man halt dann so ein bisschen doch im eigenen Saft schmoren möchte. Und die Anna Rheinseite ist halt ein bisschen suspekt. Dementsprechend kann ich das ganz gut nachvollziehen, von beider Seite. Mittlerweile bin ich auch etwas liberaler geworden über die Jahre, aber das ist natürlich so ganz typisch in der Pfalz. Bleiben wir mal ganz typisch in der Pfalz. Was bedeutet für dich denn Pfalz und was ist ganz typisch für dich, für die Pfalz? Also die Pfalz und eine Heimat zu haben in der Pfalz, auch da könnte man jetzt schon wieder eine Seitenausfahrt nehmen in Bezug auf Heimat. Eine Heimat zu haben in der Pfalz bedeutet für mich, ein Lebensgefühl zu haben. Das ist ein bestimmtes Lebensgefühl, was hier ist. Das kann man keinem so richtig klar machen, der von außen denkt, na ja, das ist die Pfalz, das ist die Mosel und das ist Franken. Das muss man erlebt haben. Und dieser Spruch, die Pfalz ist die Toskana Deutschlands oder was umgekehrt, die Toskana ist die Pfalz Italiens, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, in diesem Spruch liegt Wahrheit. Und das muss ich halt erlebt haben, wenn im Frühling oder im Sommer oder auch jetzt im Herbst immer noch, wenn du durch die Wingerte gehst, durch die Weinberge läufst oder durch den Wald und die Färbungen siehst und vor allen Dingen, wenn du mit den Leuten sprichst. Die Mentalität der Menschen ist halt eben nicht so deutsch wie woanders. Ja. Sondern die ist halt, das auch kannst du von der Geschichte her sehen, viel durchmischt halt durch alles, viel französischer Einfluss, viel Freiheit, Liberté, Egalité, hab einen im Tee. Das kommt alles mit neu. Und deswegen ist dieser ganze Cocktail, wenn ich den so nennen darf, oder das ganze scholle Glas, was da voller pilzischem Sein ist, das gibt dir ein anderes Gefühl, als wenn du woanders bist. Sprechen wir von woanders. Du bist ja auch, du bist ja vielleicht offiziell Botschafter der Pfalz. Ich bin ja bloß so ein kleiner Botschafter. Ich bin ja nach Berlin gegangen, um denen mal Kultur beizubringen, also mal ordentliche Wein zu trinken und mal ordentlich zu babble. Aber wenn du mit anderen Leuten sprichst, du bist ja auch im Rahmen deines Berufes ja auch viel in Deutschland unterwegs und sprichst mit anderen Kulturen und anderen Regionen. Was sind so die meisten Fragen, die die Leute zu dir und der Pfalz haben? Also oder wie machst du denen es begreifbar, den Leuten zu erklären, was die Pfalz ist und ihre Fragen zu beantworten? Also die Aussage, wir sind immer besoffen. Oder warum trinken wir Wein aus... Also große Gläser. Aus diesen, Blumenvasen. Aus Blumenvasen, genau. Ja, natürlich ist... Also sagen wir so, ein Comedian grundsätzlich per se arbeitet ja immer mit Klischees. Mhm. Bloß was machst du mit den Klischees? Erfüllst du die Klischees oder nimmst du sie, erfüllst sie scheinbar, spielst aber mit ihnen, um sie dadurch auch ein bisschen zerbröseln zu lassen vor den Ohren und Augen der Zuhörer und Zuschauer. Und das Letztere mache ich. Und es gibt halt Kollegen, die erfüllen halt nur die Klischees. So, ich will damit spielen. Natürlich gibt es die großen Gläser, natürlich gibt es Saumage. Natürlich ist das pfälzische Essen für vieles berühmt, nicht aber für seine Fettarmut. Das stimmt alles, ja. Aber gleichzeitig ist natürlich inzwischen in der Pfalz unheimlich viel passiert, ja. Und man könnte jetzt nicht ein mediterranes Lebensgefühl hier haben, wenn das alles so, oh, so fetttriefend und schwer und piefig und deutsch-dunkeleiche-mäßig wäre, wie es halt früher vielleicht mal gewesen ist. Ja. Also insofern ändert sich da viel. Aber natürlich musst du diese Klischees, die die Leute im Kopf haben, aufgreifen und damit spielen und dann sagen und praktisch auch zeige, dass ja, teilweise schon, aber dann wieder auch nicht. Also natürlich spielt Helmut Kohl immer noch eine große Rolle. Ja. Fragen immer noch danach. Ja, Helmut Kohl, da war doch was. Und da konnte ich immer noch was sagen. Ja, wegen uns ist die Mauer umgefallen. Und dann ein Saumage, es spielt alles noch eine Rolle, aber die Leute merken, dass sich überall natürlich auch hier in der Pfalz viel verändert und das Ganze kosmopolitischer wird, dadurch natürlich auch eventuell Gefahr läuft, dieses Authentische zu verlieren, so ein bisschen. Ja, also sprich, jede Weinstube, die halt so ein bisschen urisch ist, so das früher, die gibt es praktisch fast nicht mehr, das ist fast ein Museum, muss suchen heutzutage, weil überall Winotheke aufmachen. Ja. Ja. Und Winotheke sehen halt eigentlich fast auf der ganzen Welt gleich aus. Ja, ja. Ist schön, sehr schön, aber halt, da fehlt so ein bisschen das Originäre, das eigene. Aber gut, das ist ein Prozess, den kann man nicht aufhalten, da kann man als Satiriker sowieso, da freue ich dich ja dann dran. Und ich habe den Vorteil, dass ich oft, wenn hier Firmen, die kommen ja gerne in die Pfalz und machen so Konferenzen und Tagungen und so, dann werde ich gerne gebucht für so spezielle Abende dann halt, wenn die dann Get-Together-mäßig zusammenkommen und dann, ach, jetzt sind sie in der Pfalz, die sagen ja immer Pfalz ohne das P, ja. Und jetzt wollen sie auch mal diese Pfälzer Lebensart nahegebracht kriegen und dann wäre ich gerne gebucht. Und das macht mir natürlich einen riesen Spaß, dann, wie gesagt, mit den Klischees zu spielen und sie vor ihren Augen gleichzeitig wieder zerbröseln zu lassen. Mit was für Klischees spielst du denn so hauptsächlich? Also was erzählst du denen? Also was ist so, was immer bei diesen Außergewöhnlichen ganz gut klappt? Also was immer gut klappt, ist natürlich mit der Sprache. Die Sprache kannst du natürlich drastisch zeigen, was mit der Sprache los ist. Nämlich, dass die oft von Leuten als plump, als tief und laut und spritzig, also mit sehr viel Spucke verbunden wird. Wenn du dann aber zeigst, was mit dieser Sprache möglich ist, also dass du in dieser Sprache plötzlich einen Groove entdeckst, einen musikalischen Groove. Ja. Mein Spruch ist hart und weich, ist wild und zahm, ist schnell und lahm. Mein Spruch ist niemals primitiv. Und so weiter. Ja. Oder du kommst her und sagst dann zum Beispiel so Sachen wie die Pfälzer Spruch ist viel effektiver als das tollste Hochdeutsch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da, wo das Hochdeutsche komplizierte Konstruktionen braucht, sind wir ganz schnell auf den Punkt. Wie bitte, was hast du gesagt? Hä? Los, komm nun, mach schon. Hopp. Sei jetzt bitte endlich einmal ruhig. Halligosch. Das geht so schnell, dass du so viel Zeit sparst, dass es klar ist, dass es bei der Pfälzer so viel Weinfeste gibt. Das hängt alles zusammen. Also das machst du mit der Sprachspielsch und dann natürlich auch eben mit solchen Sachen wie, dass du halt das Schoppeglas erklärst, wie kommen die Dubbe ins Schoppeglas, wie ist die Riesling, also die Schollemischung in so einem Schoppeglas, 0,5 Liter, das muss gefüllt werden, Vier-Finger-Regel ist auch bekannt, kann ich jetzt leider im Radio nicht so zeigen, also du hast praktisch vier Finger praktisch senkrecht am Glas, dann gießt du den Wein ein, dann ist das Glas eigentlich schon fast zu zwei Drittel gefüllt, fast schon vier Fünftel, dann nimmst du die Hand, nochmal vier Finger, also vier Finger Wein, vier Finger Wasser. Drehst aber die Hand in die Waagrechte und machst das letzte bisschen, was oben im Glas noch frei ist. Da machst du einen Schuss Mineralwasser neu. Mhm. Und dann hast du echt die Pilzer-Scholle-Mischung. Und deswegen ist es so lustig, wenn wir auf Leute treffen, im Weinfest, Außergewöhnliche, die sagen, ach, weißt du was, ich fahre heute noch, ich trinke nur Schorle. Und dann wird der Pilzer neben drauf. Ich gebe dir mein Haus, hopp, gib dir mal, kannst du einer trinken, so. Gib ich zu, das sind Menschenversuche, wo man mit deiner Leute machen. Aber die begreife das als Gastfreundschaft. Das ist so geil. Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Liegt auch daran, als Kulturbotschafter der Pfalz bringe ich natürlich auch viele Leute, die nicht aus der Pfalz sind, jetzt gerade aus Berlin und Umländer, auch in die Pfalz, um das denen zu zeigen. Und da merkt man genau diese Unterschiede. Wir sagen, ja, so ein bisschen Wein, das kann ich ja gut trinken, so ein, zwei Gläser. Und natürlich sind sie dann recht überrascht, wenn sie dann zwei Schuppen getrunken haben. Da ist es quasi Flasche Roy, die dann versenkt worden ist, sozusagen. Wenn es noch ganz gut Mensch mit der Pelzermischung, ist es ja so, dass nach der Vier-Finger-Regel, quasi wo das Wasser neu kommt, wenn du einen richtig guten Wert hast, da gibt es noch einen Schuss Roy over drauf, weil sonst tust du ihn ja zu arg verwässern. Ja. Das ist ja. Du trinkst Wasser over ab und dann geht's direkt los. Pfälzer-Klischees, wenn du sagst, du bist in Mannheim geboren und bist in die Pfalz quasi richtig in die richtige Pfalz migriert. Was sind so die Klischees, die Leute dir so gegenüber aufbringen, wenn du auf die zukommst? Die wissen ja natürlich, was du machst und wissen natürlich auch, dass du auch eine gewisse Vorbildung hast. Du hast ja auch ein bisschen was studiert. Aber jetzt mit deinem Studium-Hintergrund, also das ganze Linguistische, was du natürlich auch da mitbringst und die Figur, denken sie, oh Mann, was ist das für ein Dappschädel? Oder wie bedienen sie deine Klischees, also dir gegenüber? Okay, gute Frage. Es ist nicht leicht, in der Öffentlichkeit immer die Figur, die Leute von dir erwarten, zu geben. Ja, das darauf hatte ich hinaus. Ja, genau. Es ist nicht immer leicht und manchmal bleibst du einfach lieber daheim, weil einfach denkst, ja, heute habe ich einfach die Kraft nicht dazu. Dann zu Wurstmarktzeiten, Wurstmarkt ist das größte Weinfest der Welt in Bad Dürkheim, in deinem Heimatort, da läufst du hin, da hast du nie die Gefahr, den Führerschein zu verlieren. Ist ja toll, wenn du dort wohnst. Da machst du es anders, da programmierst du dich um. Und dann denke ich, heute komm, morgen ist egal, heute bin ich Volkseigentum sozusagen. Ja. Und dann begibst du dich da neu und das ist zwar anstrengend, aber es macht auch Spaß. Also insofern, die Leute erwarten schon auch von dir, dass du das, was du auf der Bühne kolportierst, nämlich oft auch dieses Volksnah, dieses, oh Allah, wir kennen alle zusammen, dass du das dann auch bist. Aber gleichzeitig kannst du das ja nicht immer sein. Du willst ja auch mal für dich sein. Du willst ja auch, wenn du mit deiner Frau mal weggehst, nur für deine Frau sein. Oder du willst auch nicht dauernd gesagt kriegen, oh, sie haben gerade eine Nase gebohrt. Dürfen sie aber nicht machen in der Öffentlichkeit. Oder so. Die Hauptherausforderung dabei ist, erstens, dass die Leute immer denken, du musst auch diesen Lustigkeitsmodus einhalten, auch wenn du privat unterwegs bist. Ja. Sogar wenn du im Baumarkt völlig verschlafen im Jogginganzug, ist mir schon passiert, laufe ich rum, habe irgendwas gesucht, es hat geregnet, war ich im Außenbereich, um irgendwas zu suchen, irgendeinen Blumentopf oder was weiß ich. Frau hat mich geschickt, weiß nicht mehr genau. Und dann war ich irgendwie, denkst, ach, komm schnell heim. Und dann habe ich so einen Blumentopf gefunden, wollte schnell wieder heim, plötzlich steht eine Frau vor mir. Hallo. Ah, Sie sind Dr. Chago. Sag ich, ja. Ja, toll, sag ich, ja. Schöner Tag noch, bin ich weiter. So. Dann war es echt so, dass zwischen später habe ich eine E-Mail gehabt. Die hat irgendwie meine E-Mail-Adresse gewusst. Und dann hat sie mir geschrieben, also sie wäre sehr enttäuscht, dass sie sowas erleben muss, sowas Abweisendes und sowas Feindliches ja geradezu. Und das ist mir von den Sachen von der Bühne anders gewöhnt. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Bin ich jetzt ruhig und lösche einfach? Nein. Habe ich mir extra die Mühe gemacht, der wirklich zurückzuschreiben und zu sagen, hey, Junge, liebe Frau, man hat auch eine Privatsphäre und auch wenn ich dann in der Öffentlichkeit rumlaufe, dann heißt es nicht immer, dass ich der Chaco von der Bühne sein muss. So. Also das ist die Herausforderung. Und das andere ist natürlich auch, dass die Leute immer denken, sie haben ein gewisses Anrecht auf dich. Wenn sie eine Karte gekauft haben, haben sie es ja auch. Ich meine, dann haben sie das Anrecht zumindest, dass sie gut unterhalten werden, zwei Stunden. Und das will ich auch machen. Aber manche Leute haben gar nicht mal vielleicht bewusst, sondern intuitiv, das denken sie, das setzt sich dann auch weiter, wenn sie dich, also es ist genauso, wenn sie dich dann privat treffen, auf der Straße. Und dann, oh, das ist aber komisch, auf der Bühne war er noch lustig, da gehen wir nicht mehr hin. Und das ist, damit umzugehen und immer liebevoll zu bleiben, locker zu bleiben, die Leute nicht vor den Kopf zu stoßen und gleichzeitig aber auch so ein bisschen abzustecken, hallo, heute bin ich privat unterwegs, das ist große Kunst. Ja, das glaube ich, genau. Gerade, weil du ja lokal so bekannt bist. Wie ist denn das in deinen Orten, wo du gewohnt hast. Ich gehe jetzt mal ganz bewusst mal auf unsere gemeinsame Vergangenheit Schauenheim zurück, dann Neustadt und Bad Dürkheim. Ich glaube, da bist du ein bisschen umgewandert. War das in den Dörfern oder in dem Umfeld, wo du warst, immer anders? Also ich kann mir vorstellen, jetzt Bad Dürkheim als bedeutende Stadt in der Pfalz mit dem weltgrößten Weinfest, hast du schon gesagt, Neustadt natürlich auch als größere Stadt und dann Klein-Schauenheim dazwischen. War das mit dem Umfeld und auch mit diesen Leuten, die auf dich zukommen und es quasi immer die Person oder ein Comedian oder die Entertainment-Person Chaco erwarten, war das da anders? Also in Schauernheim war es schon deswegen anders, weil damals war ich noch nicht so bekannt. Und Schauernheim ist ja jetzt, also ich sage mal jetzt nicht böse sein, liebe Schauernheimer, wenn ihr das hört, ist ja eigentlich eher ein Schlafdorf. Mhm. Das ist jetzt kein Dorf, wo das Leben auf der Gasse stattfindet. Auf jeden Fall. Und das ist ja überhaupt das Traurige eigentlich an deutsche Dörfer, sage ich jetzt mal. Wenn du in der Karibik unterwegs bist oder irgendwo in Asien oder was, da brodeln die Dörfer vor Leben. Ja. Bei uns ist es halt eher so, ja, geht mal halt heim, Meter Rase und huckst auf die Terrasse und fertig. Aber egal, auf jeden Fall, da wirst du zwangsläufig in Ruhe gelassen, weil halt kaum Leute auf der Gasse sind. Ja. Und wenn dann mit dem Auto, biegt man mal kurz, fertig. Das ist halt in Bad Dürkheim, in Dergem ist es halt anders, weil du da viel zu Fuß machst, sind viele Leute unterwegs, sind viel außergewöhnlich unterwegs, sowieso, dann triffst du immer die gleichen Leute, dann wird gerufen, gemacht, geuzt, gehietert, du. Also da musst du schon bereit sein, wenn du runterläufst in die Stadt. Und jetzt, heute bin ich bereit. Und dann, man will es ja auch ein bisschen, ich bin ja jetzt, ich will jetzt kein Lügner sein, ich freue mich darüber, dass Leute mich kennen, dass Leute mich erkennen, dass Leute mich würdigen als Künstler, der sie gut vertritt in ihrer Landsmannschaft und der sie gut vertritt in ihrem Humor, durch den sie sich einfach gut porträtiert fühlen, sage ich jetzt mal. Freue ich mich drüber. Ein kleiner verschwindender Teil ist jetzt nicht immer so respektvoll, wie er sein könnte, aber das gehört halt mit zum Job. Gut, das ist, glaube ich, genau die Downside des Jobs. Ich habe mir eine Frage hier aufgeschrieben, die ich dir schon länger mal stellen würde. Ich kenne einen Sketch mit dir und da hatte ich Didi Haller vorhin angekündigt. Und ich glaube, ihr habt ja auch mal eine Zeit lang ein recht intensives Verhältnis gehabt. Ja, also das klingt jetzt doppeldeutig, aber ja, wir haben viel zusammengearbeitet. Das war zu der Zeit, als er noch seine Hallervorden Spotlight hatte, diese Sendung, wie heißt es in Berlin zwischen SFB? Ja, nee, das ist schon klar. SFB heißt es. SFB heißt es immer noch, ne? In der Freistadt Berlin. Ja, kann sein. SFB, genau. In der Wühlmäuse, aus seinem Theater kam. Und für diese Sketche hat er immer Leute gesucht, die mit ihm spielen und für ihn schreiben. Mhm. Und ich habe wirklich jeden Sketch, der hat mich damals, ich habe ein Gastspiel gehabt bei der Wühlmäuse, hat er mich gesehen, war er im Publikum. Und hat gesagt, oh, können Sie mal mit mir was zusammen machen? Da habe ich gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Das will er was von dir. Toll. Und dann habe ich, also jeden Sketch, den ich dann später mit ihm gespielt habe, den habe ich auch selbst geschrieben. Das war das Tolle. Und da hast du viel gelernt, was man machen kann, viel gelernt, was man nicht machen sollte. Auch wie seine Art von Komik funktioniert, die ja wiederum gar nicht meine ist. Und manchmal haben wir auch sogar, wir haben immer, auch das ist ein großer Luxus, im Gegensatz zu dem, wie heute Fernsehen gemacht wird. Wir haben dann für einen Sketch zwei Aufzeichnungen gehabt, also an zwei darauffolgenden Abenden, vor zwei verschiedenen Zuschauer-Zusammensetzungen. Und dann, wenn wir dann gemerkt haben, dass die Schlussbeine, die war immer ganz wichtig, die Schlussbeine muss sitzen, ja, so dieses oldschool klassische Ding. Wenn dann die Schlussbeine nicht so kam, wie er das gern gewollt hat, dann wurde umgeschrieben und dann hat er gesagt, da müssen sie nochmal ran. Und dann bin ich halt traurig und überlegt, und dann hatte ich die Schlussbeine und dann habe ich gesagt, okay, das ist gut. Aber das wird nicht funktionieren. Und da haben wir als Wetterabschlüsse. Ja. Mhm. Der alte Hase, der schon Jahrzehnte auf dem Buckel hat und ich, kleiner Kabarettist halt, der in der großen Weltstadt jetzt auftreten darf mit dem Oberguru der deutschen Komik sozusagen. Und dann haben wir Wetterabschlüsse und meistens habe ich die Wette gewonnen, ja. Weil ich gewusst habe, die funktioniert trotzdem. Mhm. Und wenn es nicht geklappt hat, hat er halt sein Ding gemacht, dass er halt den Kopf auf den Tisch fallen lässt und das Toupet ist vorne runtergefallen und haben die Leute deswegen gelacht. Ja. Dann hat er das auch rausgeredet. Also da hat man viel gelernt, wie ich sage jetzt mal, das ist aber nicht herablassend gemeint, wie Oldschool-Komik funktioniert, wie sich Komik entwickeln kann, wie das Zusammenspiel zwischen Alt und Jung und wie das so funktioniert. Das war eine tolle Zeit. War echt eine gute Zeit. Vor allen Dingen, weil er auch halt in dieser Zeit ja sein Didi-Sein völlig hinter sich gelassen hatte und dann eben auch als Kabarettist wahrgenommen werden wollte und dann ja später dann auch wahrgenommen wurde und dann sogar auch als Schauspieler jetzt noch voll aktiv ist. Da haben wir viel gelernt und das hat mich auch rausgerissen aus meinem normalen Alltag. Mhm. Gleichzeitig hat es aber wieder bewirkt, dass ich mich daheim in meiner Palz noch weiter so entwickelt habe, wie ich das gerne wollte. Das hat mich sogar angetrieben, ja, mein eigenes Ding zu machen. Voll mein eigenes Ding zu machen, nicht? Früher hatte ich immer gedacht, ja, machst du schön Hochdeutsch, dies und das und jenes. Dann habe ich immer gemerkt, immer wenn es pelzig war, ist immer wenn es Mundart und down to earth, also da ohne irgendwo Bill gewühlt hat, dann sind die Leute massiv abgegangen. Und ich dachte, das machst du jetzt immer. Okay. Und so kam das dann, ja. Das heißt, er war schon auch prägend für die Kunstfigur, die du heute bist? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Kunstfigur bin. Also ich, Chaco ist einfach ein Bühnenname, den ich mir in der Karibik mal gegeben habe, weil ich da aufgetreten bin und Calypso gesungen habe. Ich würde sagen, dass ich als Christian Chaco Habekost, also als ich auf der Bühne stehe und den Leuten was erzähle. Dabei, in den 2 Stunden, schlüpfe ich dann in verschiedene Rollen. Gerade jetzt beim aktuellen Programm der Edle Wilde schlüpfe ich an verschiedene Urlauber, der Mozart, der Studiosus Urlauber, dann der sächsische, versuche ich sächsisch zu sprechen, was mir nachgesagt wurde, ich ziemlich gut kann, der sich darum beschwert, da und irgendwelche Kreisansprüche anmeldet. Das Bärbische war es nicht gut hier auch mit dem. Das ist aber nicht selber hier gemacht. Ja, Kreisansprüche, eine ganze Liste von Kreisansprüchen angelehnt, ja. So einer, und dann dein Alte, den ich, sonst mal, früher hat's das nicht gegeben, diesen alten Grantler, diesen, also da schlüpfe ich in verschiedene Rollen, aber im Prinzip bin ich so auf der Bühne, wie wir jetzt auch gerade reden. Okay. Didi, andere prägende Personen in deinem Leben, jetzt bis auf deine Frau und dein familiäres Umfeld, die jetzt zu der Person, die verschiedenen Rollen, die du bist, auch dich nochmal rangeführt haben, oder jemand, der gesagt hat, oh, pass auf, das ist vielleicht nicht so gut, oder dich da korrigiert haben oder dich wirklich geprägt haben mit Hinweisen oder mit Zusammenarbeit oder mit Projekten? Das Gute ist, dass ich wirklich das meiste aus mir selbst rausgekommen ist. Jetzt wird öfter mal gefragt, was für Vorbilder hast du im Comic-Bereich oder irgendwas, ja, oder wen hörst du selbst gern? Und ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich schwer, mich zum Lachen zu bringen, nicht allgemein, sondern wenn ich einen Kollegen sehe, das geht aber vielen so, ja, dann hörst du den an und dann fängst du eigentlich im Hinterkopf an zu analysieren. Ja. Sagen, ja. Aber warum lachen die jetzt da? Jetzt hätte ich nie gedacht, ach gut, die lachen jetzt, wie hat denn der das gebaut? Ist das Gesicht, was er jetzt gerade macht? Aber dann kommst du gar nicht zum Lachen, weil du ganz andere Sachen auch guckst. Das ist was anderes, wenn ich ausländische Kollegen angucke. Also ich gucke mir glücklicherweise Netflix-Zeiten, das ist ja ein paradiesischer Zustand. Da kann man wirklich Comedians rund um die Welt angucken. Und die gucke ich mir gern an, hauptsächlich angelsächsisch, also Engländer oder meinetwegen auch Amis. Oder der tolle Südafrikaner Trevor Noah, ganz tolle Sachen. Die gucke ich mir an und da lache ich voll raus, weil ich innerlich auf die Knie gehe, was die dürfen, was die machen dürfen. Das wäre bei uns unfassbar, was die alles abziehen. Ja? Aber da hat eben der Humor und die Satire eine ganz andere Erlaubnis, einen anderen Erlaubnisdurchschuss, sage ich jetzt mal. Bei uns ist es noch ganz klein. Ja, ja. Da muss ich versuchen, neu zu treffen. Dann, ach, das darf ich schon machen. Bei denen, ach, die können alles. Und dann gibt es ein bisschen Geschmacklosigkeit und so, aber weiter geht's. Bei uns weißt du schon längst, da weißt du, da bist du der Rassist, dann bist du der, bist du der, bist du, dann bist du böse auf kleine Kinder, bist du böse auf Frauen, darf ich alles nicht sein, weg vom Fenster. Und die dürfen das, und das, da gucke ich hin. Aber die Frage war, Leute, die mich geprägt haben. Mich haben eigentlich am meisten geprägt Musiker. Also Musik, die ich gern gehört habe, schwarze Musik, halt damals Reggae und karibische Musik halt, dieser Groove. Und den habe ich dann ja auch, ich habe ein Jahr in England gelebt und habe da eben viele Dub-Poets kennengelernt, die halt mit ihrer karibischen Sprache, mit diesem Rhythmus, den sie in dieser karibischen Sprache schon per se hatten, damit Musik gemacht. Und da hab ich, das hat mich so fasziniert, dann habe ich gesagt, das konnte ich doch auch. So ein bisschen Sprechgesang auf Pelzisch. Genau, weil, und es war damals gar kein Hip-Hop, sondern es waren anspruchsvolle Texte, die einfach so diesen Groove gekriegt haben. Und ich dachte, das mache ich auch. Das hat doch mancher Sprechgesang. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen diesem platteren Hip-Hop oder Rap oder wie auch immer, sondern das ist eher dieses melodische, lyrische dahinter. Genau, und es hat auch einen anderen Rhythmus. Ja. Also der Rhythmus ist direkt an der karibischen Sprache angepasst. Und wenn du da sagst, ja, da habe ich natürlich Vorbilder, da habe ich, also ich weiß nicht, die Leute, Benjamin Zephaniah zum Beispiel, Benjamin Zephaniah, der ist immer noch ganz toll im Geschäft, wohnt in England, spielt jetzt auch bei Peaky Blinders, hat eine Rolle gespielt, ist dadurch total noch bekannter geworden. Der ist sich treu geblieben, ist jetzt 60 Jahre alt, sieht aus wie alterslos halt. geiler Typ, der hat mich schwer geprägt, auch übrigens geprägt im, wie man mit sogenannten Fans oder Leuten umgeht, die an dich herantreten. Weil ich bin damals nach England gekommen als junger Pimpf und habe gesagt, ah, der Typ ist so geil, ob dem schreibe ich jetzt mal. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich wohne jetzt in England, lieber Benjamin, auf Englisch. Can I meet you? Because I want to interview you. Und dann hat er mich stark angerufen. Und dann hat sich auch noch herausgestellt, dass er um die Ecke wohnt, im East End, irgendwo in London. Und so hat sich das entwickelt. Also der hat mich sehr geprägt. Hat mich auch geprägt, also in der Art, wie man halt anders groovt in seinem Leben, auch Vegetarier, das ganze Zeug kommt daher, wie man anders umgeht mit der Welt, in der man lebt. Was ja jetzt nicht sehr typisch pfälzisch ist. Und ich glaube, dass ich eben nicht so typisch wir haben vorhin über Klischees gesprochen, so typisch pfälzisch bin, wie die Leute es erwarten, das ist eben dieser Kontrast, der vielleicht Teil meines Erfolgs auch ausmacht, ja, dass die Leute sagen, ja, das haben wir ganz anders vorgestellt, aber oh, das ist aber, oh, was macht denn der? Die eine Seite und die andere denken, ach, endlich mal einer, der ist etwas intellektuell, also dieses Zwischendrin halt. Der mich geprägt, dann muss ich sagen, hat mich, also diese viele Reisen haben mich geprägt. Aber sonst habe ich jetzt keinen Künstler, wo ich sage, das ist mein Vorbild, der mich, die, Dieter Hildebrandt oder sowas, nee, gar nicht. Weißt du, dieser typische Kabarettist oder, nee, da gibt's jetzt keiner. Ich respektiere die alle, weil jeder seine Nische abdeckt und jeder sein Publikum hat, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ah, dem habe ich jetzt nachgeeifert oder irgendwas. Mhm. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss heutzutage, ist sowas wie Little Britain zum Beispiel, die gibt's halt, kennst du? Ja. Das hat mich geprägt in der Art, die ich vorhin schon angedeutet habe, dass ich davor sitze und denke, wow, es ist geil, was die alles machen dürfen, was die alles machen können. Warum wird das bei uns? Warum ist es bei uns nicht so? Und warum wird es bei uns immer enger? Es wird immer, oh, Deutschland im 21. Jahrhundert, das, oh, da muss ich ganz aufpassen, was sagst du. Und das bedroht eigentlich meinen Beruf. Ja. Ja, also eine eingeschränkte Meinungsfreiheit, egal von welcher Seite die eingeschränkt werden soll. Und da sind ja, ist ja nicht nur die bösen AfDler, die sind ja auch andere Leute, die das gerne einschränken und sagen, nein, das darf man aber nicht sagen, nein, du musst zu dem Menschen so sein. Das bedroht meinen Beruf, finde ich. Und das versuche ich halt zu erhalten. Und deswegen denke ich, es geht auch anders. Ja, und muss doch bei uns auch im Land möglich sein, dass du auch als kaukasisch, als rein, in Anführungszeichen, rein weiser Comedian Sache darfst, die an sich nur Comedians sagen dürfen mit Migrationshintergrund. Weil wenn du guckst, ein deutscher Comedian mit Migrationshintergrund, der darf ganz andere Sachen sagen als ich. Ja. Ja, die reden ja dann über sich selbst. Aber alle das, diese Trennung ist doch schon auch wieder schon komisch. Ja? Da könnte man jetzt eine ganz eigene Podcast-Folge drüber machen. Was darf ein Satiriker heutzutage noch sagen? Wo führt das Ganze hin? Und wo sind die Grenzen des Humors zum Beispiel? Ja. Herrliches Thema. Das würde ich auch gerne aufgreifen und mit dir auch mal machen. Also wenn du nochmal Lust drauf hast, machen wir das gerne. Ich wollte aber sagen, wie du schon sagst, das Klischee zu bedienen, beziehungsweise die Bandbreite, die man eigentlich nicht mehr als Satire-Comedia ausnutzen darf, ist natürlich, wie du schon sagtest, schränkt einen extrem ein. Auf der einen Seite ist es natürlich auch eine Entwicklung in dieser Branche, die allen wehtun wird. Also wenn jetzt, keine Ahnung, ich mach mal das typische Beispiel, irgendwie hast du einen Auftritt gehabt und alles wunderbar und dann kommt am nächsten Tag die Lokal- oder Tagespresse und sagt, oh, da, frauenfeindlich, guck das mal an, was hat denn wieder gebabbelt, die ganze Frau, was mit den Männern, bloß weil du privilegierter Cis-Mann bist, ja, der dann quasi dann nicht mehr das sagen will, was halt auch hier vielleicht auch die Leute in der Region auch sagen, auch und sei es bloß aus, ja, aus Mundart oder wie auch immer. Ne? Ja, ich bin jetzt sogar dazu übergegangen, dass ich was ich eigentlich nie gemacht habe, manchmal den Finger so ein bisschen heben und so ein bisschen belehrend werde. Das ist ja eigentlich eine Todsünde. Bei Comedy, ja. Im Kabarett schon, aber bei Comedy darf ich das eigentlich schon machen. Aber was mache ich inzwischen? Jetzt mache ich dann so ein bisschen lustig, sage ich, Leute, hallo, ich wollte es nur kurz sagen, das war jetzt eine Figur, die ich gespielt habe. Dann fange ich schon die ersten an zu lachen, sage ich, ich bin nicht diese Figur. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht rauslaufen und sagen, oh, ich bin keine Chaco, und der ist voll dumm, wisst ihr, was der gesagt hat? Nein, das war eine Figur. Deswegen spiele ich euch jetzt eine andere Figur, um das wieder aufzuheben, etc. Aber das ist doch irgendwie auch pervers, dass du quasi so ein Disclaimer von der Weg sagen musst und sagen, pass auf, jetzt kommt eine Kunstfigur. Ja, ja. Und dann, dass jetzt die Leute irgendwie irritierst, du musst dann quasi eine Gegenkunstfigur erzeugen, um quasi diese Meinung, Klischee, das Wortspiel, was du gemacht hast, wieder aufzuheben. Leider, ja. Das ist leider so, ja. Also, was ist das? Rechts überholt und links im Blinker, oder was? Also, ich glaube, dass halt Deutschland im Moment extrem empfindlich ist, weil wir halt in einer Umbruchphase stecken, ja. Wir müssen uns alle an neue Verhältnisse gewöhnen in dem Land. Das fällt manchen sehr schwer. Manchen kann es gar nicht toll genug sein, aber gleichzeitig sage ich mal, verschweigen sie gerne Probleme, entweder weil sie Politiker sind und dafür verantwortlich waren, dass diese Probleme plötzlich da sind, oder weil sie eine andere Agenda haben oder keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Ich glaube, durch Verschweigen treibst du Leute in die Arme von Leuten, die das ausnützen möchten. Genau. Ganz vorsichtig formuliert. Genau, die willst du eigentlich da gar nicht haben. Ja? Genau. Und das Kuscheln erzeugt auch irgendwie Nestwärme und da fühlen sich gleich gut aufgehoben. Ja, das sehe ich auch als sehr, sehr schwierige Entwicklung, gerade in diesem Lande. Und eigentlich ist ja mein Beruf, wir meinen ja immer, das ist der Hofner. Genau. Der darf alles sagen. der darf auch sagen, der König hat gepupst. Ja. Und dann wird er trotzdem nicht um den Kopf kürzer gemacht, sondern er hat diese Rolle. Und wenn du diese Rolle wegnimmst und der darf es auch nicht mehr sagen, oder der muss auch schon aufpassen, dass er politisch ganz arg korrekt ist, dann hast du in der Gesellschaft kein Ventil mehr. Ja. Und ab und zu müssen doch die Leute einmal da hoch und können sagen, ja, genau, ja, so ist es. Ja. Und dann gehen sie heim und sagen, oh, das hat gut getan. Genau. Also ich habe zum Beispiel jetzt in dem Programm der Edle Wilde was Unverfängliches drin über Stau. Das gibt bestimmt bald Viertelstunde. Mhm. Über Verkehrssituationen in Deutschland, bla bla, etc. Da lachen die Leute, das ist für die eine Art Befreiung. Mhm. Ja. Ach, das ist schädlich wohl. Zum Schluss hocke ich dann als Pelzer halt mit dem Schoppeglas im Auto im Stau und lass mal es gut gehen. Ja. Und mache Wäufest auf der Autobahn. Und ja. Eigentlich auch unmöglich, weil Alkohol am Steuer geht ja nicht. Aber da nehmen sie es in Kauf. Und dann danach ist Pausen und sagen so, oh, das ist schön, endlich mal gelacht habe ich so drüber. Und wenn sie das nächste Mal im Stau hocken, ärgern sie sich zwar wieder, aber vielleicht denken sie dann an die Nummer zurück und denken, ach ja, wäre das schön, wenn ich jetzt eine Rieslingflasche hätte, ja, sowas. Also was ich damit sagen will ist, mein Beruf hilft auch im Idealfall, ich will es nicht so hochhängen, eine Art seelische Reinigung herbeizuführen, eine Katharsis, soll ich dieses Wort dann sagen als Kakademiker. Und das ist wichtig in so einer Gesellschaft. Mhm. Erst recht in einer Gesellschaft, die so unter Druck steht wie unsere. Und wenn das auch noch weggenommen wird, dann pff. Dann haben wir echt ein Problem. Ja. Ich glaube, dann ist Deutschland nicht mehr lebenswert. Ja, und ich meine, es ist jetzt nicht so, wie die AfD sagt. Ja? Genau. Also, dass man darf ja nichts mehr sagen, ja. Das wird man doch noch sagen dürfen. Mhm. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine, dass du von aller Seite plötzlich umzingelt bist, da musst du auf die Religion aufpassen, da musst du auf die Gender aufpassen. Mhm. Oh, es gibt jetzt inzwischen mehr als 2 oder 3 Gender. Oh, da könnten eventuell jemand, da musst du auf die Kinder aufpassen, da musst du auf die Opfer. Und wenn du dann nicht mehr die Freiheit hast, zu sagen, hey, ich weiß, heute lassen wir es mal krachen. Genau. Ja. Und fühlt euch nicht beleidigt, das ist Comedy. Mhm. Dann geht er heim und das, was euch gefallen hat, das behaltet er und das andere schiebt er weg. Mhm. Nee, ist ja auch durch die sozialen Medien. Da kann man halt richtig abfeuern. Mhm, da kann man richtig, ja, und dann wird es anstrengend und dann wird es schade. Soziale Medien? Nutzt du soziale Medien? Bist du vertreten? Ja, reagierst du drauf? Oder? Also ich glaube, persönlich, das öffentliche Interesse, glaube ich, kommst du nicht rum. Aber ja, komm ich nicht rum. Wie gehst du damit um? Also ich hab einen Instagram-Account und ich habe ein Facebook-Konto. Also ja, ich habe Leute, die das betreuen und will aber jetzt auch nicht völlig anonym da sein. Ab und zu gucke ich dann da rein, was da passiert und stelle auch mal selbst ein Bild rein und so. Und ich habe wirklich Glück eigentlich, dass bei mir, zumindest beim Facebook und bei Insta, ist es wirklich sehr gesittet und sehr respektvoll. Aber wenn du dann auf andere Gruppe gehst, gibt's so x pelzische Dagemar-Gruppe und da passiert irgendwas und da wird so ein kleines Stückchen, ein kleines Streichholz reingeworfen. Mhm. Ja, dann da geht's los, bam, bam, bam, ja. Bam, bam. Und denkst du, oh, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Mhm. Das ist wirklich nicht meine Welt, weil die findet hier statt. Ja, es ist ein Kummschnitt ohne aus, ja. Aber ich wäre froh, ich bräuchte es nicht. Mhm. Okay. Das heißt, interessant, ich wusste gar nicht, dass auch Leute für dich bedienen. Das ist ja, ganz interessant, aber kann ich gut nachvollziehen. Was machst du, das Thema Internetaffinität und Social Media und so weiter, wie sonst? Publizierst du auch Geschichten online, also das, was du hier täglich machst, auch nochmal über andere Kanäle, also gibt es da auch wieder Verwendungsmöglichkeiten, also außer jetzt YouTube oder sonst irgendwas, Live-CDs, Videos und ja, so weiter? Es gibt natürlich ein YouTube, gibt es genug für mir zu gucken, also für alte Sachen vom Hallervorden bis jetzt neuere Sachen, die Leute dann irgendwie ins Netz stellen. Dann gibt es halt diese Reihe Telekolleg Pelzisch, die sehr erfolgreich ist, immer noch, ja. Vor Jahren angefangen, ja, hat, weiß nicht wie viel, 100.000 Dinge, wo ich halt in dieser Rolle des Telekolleg-Typen, ein bisschen nerdy, ja. Damals gab es den Ausdruck noch nicht, wo es Telekolleg gab, erklärt, ja. Wie Pfälzisch funktioniert. Das sehen Pelzer gerne und sehen auch Auswärtige gern. Das gibt's, da gibt's, wir haben auch leider 4, 5 Folgen immer noch in der Pipeline, aber der Regisseur hat leider keine Zeit zu schneiden. Schade. Ja, ist echt schade. Ist echt schade. Die mal raushauen könnten. Das gibt's. Aber sonst jetzt ist jetzt nicht so, dass ich regelmäßig irgendeinen Kanal bediene, online-mäßig. Ich bin wirklich hauptsächlich eine Live-Person. Okay. Und das mache ich gern. Ich bin eine Rampensau, ja. Im besten Sinn des Wortes, ja. Also wenn ich vor Leuten stehe, dann gebe ich alles. Egal, ob es jetzt 20 sind oder 2000. Okay, super. Mal ein anderer Aspekt, andere Figur, zusammen mit deiner Frau. Schreibt ihr jetzt, also habt ihr jetzt relativ erfolgreiche Bücher, wir haben vorhin kurz angesprochen. heute die Lesung des dritten Buches. Mhm. Kannst du vielleicht mal erzählen, was so, wo ihr auf den, bei den Lesungen drauf achtet? Was sind die Kapitel, die ihr euch raussucht? Mhm. Was ist so das Set, was ihr für die Zuschauer kreiert, um da jetzt eine gute Zeit zu haben? Also natürlich suchst du die Stellen im Buch raus. Ja, es hat zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist, es soll möglichst unterhaltsam sein. Die Leute sollen sich bei der Lesung nicht langweilen oder gar einschlafen. Mhm. Soll es ja auch geben, dass es Lesungen gibt, wo Leute einschlafen. Und zweitens willst du aber auch nicht spoilern. Ja. Also du willst ja nicht verraten, wie es ausgeht. Und die sollen ja noch das Buch später kaufen, ja. um dann zu sagen, oh, das ist aber spannend. Und das ist praktisch so dieser Filter, mit dem du dir diese Stellen raussuchst, die du liest. Und wir haben da glücklicherweise am Anfang ja gar nicht gewusst, dass wir mit so Lesungen so Erfolg haben. Wir haben drauf losgeschrieben beim ersten Band, wo wir dann gemerkt haben, wow, geil, das funktioniert gut. Dann achten wir natürlich beim zweiten, beim dritten und auch beim vierten Band jetzt, achten wir darauf, welche Stelle könnte es, welche große Passage könnte es sein, die der Hauptteil ist beim Lesen. Und der wird dann richtig aufgepumpt, komödiantisch, wie eine Nummer von mir. Mhm. Da gehe ich dann drauf und mache das. Die Leute haben dann richtig zu lachen. Manchmal, wenn die Stimmung gut ist, Zwischenapplaus, yeah und hurra. Also fast schon wie eine kleine Comedy-Veranstaltung. Und dann im nächsten Moment, das ist uns auch wichtig, dann kommt eine ganz spannende Stelle, wo sie ruhig sind, wo was denkt. Weil Elsenfels ist ja im doppelten Sinn ein fantastischer Kriminalroman. Mhm. Also fantastisch, weil er einfach geil ist. und fantastisch, weil eben fantastische Elemente drin spielen. Ja, Elvetritsche, das Pelzer Nationaltier, dem bayerischen Wolperdinger verwandt. Genau, ein Fabelwesen. Ein Fabelwesen, genau. Die spielen eine Rolle. Und dann Leute, die es vielleicht jetzt, sag mal, im Diesseits lebend gar nicht mehr so gibt, trotzdem. Also irgendwelche Geister, vielleicht. Wer weiß nicht genau. Solche Sache. Dann ein Wein, den man nicht einfach nur trinken kann, sondern als, sozusagen, als Droge, als gute Drogen, als bewusstseinserweiternde Droge zu sich nimmt, aber nur in Notzeit, also ähnlich wie der Zaubertrank von Asterix. Und diese ganzen Elemente, die willst du natürlich auch den Leuten so ein kleines bisschen anteasern, ja. Mhm. Und manchmal haben wir jetzt zum Beispiel eine Stelle, wo wir richtig lustig sind. Das ist jetzt im dritten Band, wo die praktisch die Pelzer Protagonisten Mauerschau, nennt man das im Theaterwissenschaft, versteckt da hocke und auf die Lichtung gucke, wie Leute aus Indien, die aus Indien gekommen sind, mit ihrer Elbenfelser Mitbürger Yoga machen. Mhm. Und dabei halt pelzische Kommentare ablassen. Mhm. Ja. Sehr lustige Szene. Aber dann lesen wir ein Stück weiter, wo dann plötzlich was passiert und dann brechen wir ab. Und dann die Leute, oh, und dann sage ich, ja, nur um euch zu erinnern, es geht ja um einen Kriminalroman. Mhm. Da können was böse Sachen passieren, es ist nicht nur Comedy. Und so versuchen wir das hin und ich glaube, die Mischung ist ziemlich gut. Mhm. Was ist deine Lieblingsfigur im Buch? Oder was ist deine prägende Figur, die du vielleicht so gestaltest, dass sie genauso ist, wie du sie gerne haben möchtest? Eigentlich sind es in jeder Figur steckt ein bisschen was drin. Das habe ich schon gemerkt, ja. Ja, auch von der Britta natürlich. Da ist sehr viel Autobiografisches drin. Manchmal nicht alles autobiografisch in eine Figur, sondern verteilt auf mehrere Figuren. Also der Anthony zum Beispiel, das ist der jamaikanisch-pfälzische Friedhofsgärtner, der kein Alkohol trinkt, der Vegetarier ist, der aber gerne einer raucht. Mhm. Der pelzig babbelt, aber halt Dreadlocks hat und zimtbraune Haut, wie wir das beschreiben, ist auch nicht politisch korrekt, dass genau. Du sagst, aber trotzdem macht es Sinn. Der ist natürlich Teil von meiner karibischen Identität. Ja. Dann der Pfarrer, der Karl, der halt im Queen-T-Shirt irgendwie am Altar steht und eigentlich gar nicht katholische Sache sagt, sondern voll universal spirituelle Sache, so der auch nichts gegen andere Religionen hat und jeder soll selig werden, wie er will. Das entspricht auch meiner spirituellen Seite. Und natürlich dann so einer wie der Erwin, der auf seinem Traktor hockt, so ein ganz alter, das ist halt dieser Freier, der immer in so Rätseln spricht, der drückt da immer was hin, was hat er gesagt? Genau. Ach gut, und dann erst später macht das einen Sinn. Mhm. Das sind so die Dinge. Und bei der Britta ist es natürlich genauso, also die Sophie, die diesen Zauberwein kreiert, so diese Göttin, das praktisch der Abkömmling vom Matriarchat, der praktisch den ganzen Laden im Griff hält, mehr oder weniger, die Frau, die über allem, und wo auch jeder einen riesen Respekt hat, wo das gar nicht darum geht, dass Männer jetzt die Chefs sollen müssen, ganz im Gegenteil, wenn die auftritt, wow. So, das steckt viel in der Britta und so weiter. Jetzt kurz ein Teaser nochmal für den vierten Band. Jetzt haben wir jetzt über die ersten drei gesprochen. Wie wird es im vierten denn weitergehen? Was kannst du schon erzählen, was da passieren wird, was die Geschichte so ein bisschen interessant weiterbringen wird? Als Netflix-Fans haben wir diesmal im Band 3 einen Cliffhanger eingebaut. Mhm. Einen Cliffhanger eingebaut, wo man sagt, oh, jetzt ist fertig, wie geht's denn weiter? Und das auch noch so benannt. Mhm. Ja, also wir haben eigentlich dann gesagt, das ist das Ende. Mhm. Und dann haben wir, geht's eine Zeit rum und dann arbeiten vielleicht die Leute, die wissen wollen, wie es weitergeht, können doch jetzt Bild weiterlesen. Mhm. Und dann passiert was zum Schluss, will ich jetzt auch nicht gleich sagen, aber irgendwas Drastisches passiert, wo Leute sagen, wow. Und dann kommt der Pfarrer praktisch mehr oder weniger vor die Kamera gelaufen und sagt, ihr glaubt nicht, was ich da unten gesehen habe. Jetzt auf. Mhm. Und da geht es natürlich im vierten Band logischerweise weiter. Also irgendwas ist unter der Kirche passiert, da hat es gerumpelt und da ist irgendwas zusammengefallen. Und jetzt hat er bei dem Untergrund von Elfenfels, unter drunter ist extrem viel. Also dieser geheime Wingert, dieser geheime Weinberg, den es da gibt im Wald, was ja normal gar nicht geht, dass Wein direkt im Wald wächst von dem ganzen Ding, aber da in Elfenfels geht's. Unter drunter ist ja ein Keltenfriedhof, der irgendwie diese Rebstöcke mit einer Würze versorgt die und so weiter. Ja. So, und dann muss Nevedor natürlich auch noch was, wahrscheinlich zieht sich das ganze Dorf. Irgendwelche Geheimgänger hat man ja auch schon im Band vorher gesehen. Genau. Wir gehen also diesmal im Band 4 in den Untergrund. Okay. In den Untergrund von Elbenfels passiert unheimlich viel. Archäologe kommen dazu, Leute, die das Fernsehleute, ja, Podcaster, so wie du, die unbedingt was wissen wollen. Und die Elfenfelser sind halt wieder richtig massiv, kriege der Rabbel, weil sie wieder gestört wären, ihre eigentliche pelzische Ruhe. Und damit umgehe wolle, liebevoll, aber gleichzeitig sage, ja, Leid, lass uns doch einfach rutschen und sogar mit der Buckel runter. Genau. Ist doch alles schön, wie es ist hier. Ja, genau. Was wollen wir von uns? Ja. Wir wollen nicht im Mainstream mitschwimmen, wir wollen da bleiben. Für dich, wo liegt Elfenfels? Elfenfels also, liegt in unser aller Herz. Das ist mir klar. Ja. Die Frage wollte ich aber anders beantwortet haben. Ich habe schon gehört, es gibt Leute, die die Bücher gelesen haben, aber nicht aus der Pfalz sind. Und die an den Pfalz kommen und sagen, hier muss es doch irgendwo sein, weil der beschreibt der Stroß, die gibt's auch. Aber dann geht's nicht weiter, weil dann ist Wald. Ja. Kannst du da mal einen Teaser geben? Das ist eine lustige Frage, weil es kommen wirklich Leute auf uns zu, die so begeistert sind und sagen, ich weiß, wo Elbefels ist. Und dann nennen sie den pelzischen Ort. Also Eschtel ist zum Beispiel, Esstal ist ein großer Favorit, weil da ist es genauso. Du fährst praktisch hinaus durch den Pelzerwald und dann geht eine Straße nach Esstal. Aber die Selbststraße muss auch wieder rausfahren. Ja, genau. Die geht einfach weiter. Bis dann in Eschtel. So. Natürlich haben wir den Ort verortet. Das ist auch schön. Geografisch praktisch gesagt, wo der ist. Nämlich, wenn du von Deidesheim die Hart hochfährst, 5 Kilometer, dann beim abgeschraubten Schild vorbei, dann kommst du nach Elbenfels. Aber ja, das kommt überall so. Und du hast recht, diese Straße, die reinführt, aber nicht mehr raus, hat natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Genau. Und es gibt's jetzt so oft ja heutzutage nicht mehr. Ja, das stimmt. Ja. Gibt's schon noch 2, 3 andere Orte, wo das so ähnlich ist, aber da musst du schon tief in den Wald fahren. Ja, genau. Gut, ich glaube, ich würde dich jetzt mal langsam in Ruhe lassen, weil es geht gleich los. Mhm. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch. Danke für dein Interesse. Es macht Spaß, zu einem Menschen zu sprechen, der erstens so kluge Fragen hat, zweitens so gut zuhören kann und drittens so geiles Equipment hat, dass man so toll aufnehmen kann, trotzdem der Stuhl so knarrt. Ja, das ist schon richtig geil. Das ist kein Problem. Ich würde mir wünschen, dass wir nochmal eine 2. oder 3. Folge machen. Vielleicht können wir da ein bisschen noch was an Content auch für dich vielleicht erzeugen. Mhm. Und dann würde ich mich freuen. Ich freue mich auf den Abend und würde sagen, vielen Dank und bis bald. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.